Seele ein. Direkt aus dem Herzen, einfach perfektes Sein. Und der Kleine möchte gern's, könnt uns nicht stoppen. Niemand von euch kann uns auf diesem Level toppen. Die ganzen MCs aus der Szene labern nur Mist. Sie reden von wahren Werten und wie hart ihr Leben ist. Leben in einem stinknormalen Einfamilienhaus. Sagen sie kommen direkt aus dem Ghetto raus. Und sowas nennst du wahre Werte, Bitch. Du nennst es Bramo, ich nenne es Shit. Pennst unter der Brücke und ich glaub's dir nicht. Sehnst dich nur nach Sachen, die du nie erreichen wirst. Hey Freundchen, mach mal zu, du wirst mich nie berühren können. Bin wie die Sonne und du würdest dich an mir verbrennen. Um wie ich zu sein, dafür würdest du alles geben. Doch, ich führ auch ein stinknormales Leben. Hey, du kennst den 2.0 mit schlechten Rhymen. Im 2.1 gibt's sogar Hirn zum Freestylen. Du kannst froh sein, denn du wirst es nie verstehen. Dumm zu sein ist sicher auch ganz schön. Jeder Rhyme, jede Line, direkt aus dem Herzen, einfach perfekter Style. Und der Kleine möchte gern's, könnt uns nicht stoppen. Niemand von euch kann uns auf diese Level toppen. Jeder Rhyme, jede Line, direkt aus dem Herzen, einfach perfekter Style. Und der Kleine möchte gern's, könnt uns nicht stoppen. Niemand von euch kann uns auf diese Level toppen. Heide. Hey, tu, rândule, stai jos și uite-te, uite-te la mine. Tu niciodată n-ai să fii așa de bun ca mine. Ai înțeles acum? Hey, tu poți să-mi suci fula. Tu crezi că ești bun, dar tu știi că ești nebun. Ești nebun și popunare. Nu înțeles cum ești în stare. Ce-am auzit? Tu parazit, haide încoa la mine. Și eu îți trag una în tine. Băiatule, ia du-te de acasă. Cum poți să te afle în pula mea? Plângi, plângi, tu râtule. Plângi, plângi, ia uite-te. Ia uite-te la mine. Tu niciodată n-ai să fii, n-ai să fii așa ca bun ca mine. Jeder Rhyme, jede Line, direct aus dem Herzen, einfach perfekter Style. Und der Kleine möchte gern's, könnt uns nicht stoppen. Niemand von euch kann uns auf diese Level toppen. Jeder Rhyme, jede Line, direkt aus dem Herzen, einfach perfekter Style. Und der Kleine möchte gern's, könnt uns nicht stoppen. Niemand von euch kann uns auf diesem Level toppen. Und es ist es soweit, die Zeit für die Crew mit dem Charme hier, yeah. Und mit dem höchsten IQ. Es sind wieder mal wir drei mit dem eigenen Style. Lass dich gehen, Mann, hier, yeah. Und befreie dein Geist. Du wirst Niveau brauchen, um uns zu verstehen. Wir feiern uns selbst und auch das Leben. Mit dem Beat von Silver Crest machen wir die Rap-Szene klar. Das ist Flow, Junge, ich hab die Trap-Gene, ha. Nur zur Information, wir machen eigene Beats, schreiben eigene Texte. Es ist wie Magie. Ihr wisst, was ich von Gangstern halte. Sam, sage es, such Spuler. Ihr müsst schneller schalten. Du kannst mich mal, und das von ganzem Herzen. Du willst mich zu weinen bringen, doch ich kenne keine Schmerzen. Wir sind euch immer einen Sprung voraus. Scheiß auf Plagiate, wir sind jung und schlau. Jeder Rhyme, jede Line, direkt aus dem Herzen, einfach perfekter Style. Und der Kleine möchte gern's, könnt uns nicht stoppen. Niemand von euch kann uns auf diese Level toppen. Jeder Rhyme, jede Line, direkt aus dem Herzen, einfach perfekter Style. Und der Kleine möchte gern's, könnt uns nicht stoppen. Niemand von euch kann uns auf diese Level toppen.